Ich Ja. trinke auch noch mal schnell einen Schluck. Bitte schön. Okay. Hallo, guten Abend. Mein Guten Name ist Abend. Aydin. Ich bin hier als Assistenzärztin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ja, das ist gut. Ja. Ich werde zuerst ein paar Fragen. Oh. Ich werde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie Ja. heißen Sie? Ich heiße Gerda Mais. Gerda Mais. Frau Mais, oder? Gerda. Genau. Frau Mais, könnten Sie Ihren Vornamen buchstabieren? Ja, das ist Gerda. Gerda. Gerda, okay. Frau Mais, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. 56. Wann sind Sie genau geboren? Am 12.07.66. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Mais? Ich bin, Entschuldigung, ich bin 1,68 Meter. Gesundheit 68. Okay. Wie schwer sind Sie? Ja, so 72 Kilo wiege ich aktuell. 72. Okay. Frau Mais, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe halt so einen ganz heftigen und ganz schmerzhaften Husten. Ich sag mal eben schnell, ich huste jetzt nicht so künstlich die ganze Zeit, weil wir uns sonst noch schlechter verständigen können. Also eigentlich hustet diese Patientin ununterbrochen, ne? Ja, Okay. also, also und ich habe solche Schmerzen in der Brust, wissen Sie? Beim Husten tut es richtig weh und wenn ich einatme, dann tut es aus, also wenn ich tief einatme, habe ich auch sehr starke Schmerzen. Und ja, die Husten tue ich jetzt schon eine gute Woche, aber dass das jetzt so weh tut, das ist noch nicht so lange. Seit einer Woche haben Sie Husten, aber diese Ja, Schmerzen ist neu aufgetreten. das ist erst seit 2 Tagen, aber es wird gar nicht besser. Schmerzen haben Sie seit 2 Tagen. Okay. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Können Sie mir zeigen oder sagen? Ja, also so wenn ich huste, tut mir das hier so in der Brust weh. Ne? In der Da Brust. also, ja. Hinter dem Brustbein können wir sagen. Ja, eigentlich auch so an der Seite. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich so ge genau spüre, wo die Lungen sitzen, ja. Okay. Und beide Seiten haben Sie Schmerzen, ja? Ja, also mir tut alles weh und ich kann nachts nicht schlafen, weil ich immer wieder so tüchtig husten muss. Okay. Haben Sie momentan auch Schmerzen, Frau Mais? Ja, in dem Moment, wenn ich husten muss, dann tut es ganz besonders weh, ja. Und ich Okay. atme halt nicht so tief ein, ne? Aber wenn Sie nicht husten, haben Sie keine Schmerzen in Ruhe. Dann geht es. Also dann merke ich zwar auch, dass es irgendwie ein bisschen drückt, aber es ist nicht die ganze Zeit. Nein, nicht so schlimm. Okay. Okay, ja. Strahlen die Schmerzen irgendwo hin aus, Herr Mais, Frau Mais? Entschuldigung. Nee, ausstrahlen, nee, das ist eigentlich schon so auf den, hier oben auf den Oberkörper beschränkt. Oberkörper, okay. Wie sind Ihre Schmerzen? Können Sie etwas genau beschreiben? Sind Sie eher dumpf, ziehend, stechend? Also ich würde eher sagen, so brennend, stechend, ja. Stichend. Haben Sie auch Auswurf dabei beim Ja, Husten? da kommt schon ordentlich was raus, ja. Also morgens dann vor allen Dingen, wenn ich dann abhusten kann. Und nachts muss ich also grässlich husten, aber morgens kommt dann ein bisschen was raus. Und ja, so ein bisschen was, so ein bisschen was kommt raus, ja, doch, so grünliches Zeug. Sieht nicht so gut aus. Wie ein Schleim und grünlich, ja? Ja, das ist so grünlicher Schleim, ja, genau. Okay. Haben Sie auch Fieber? Ich habe nicht gemessen, aber ich kann schon sein. Ich fühle mich ziemlich heiß an und habe eigentlich immer so das Gefühl, dass ich so ein bisschen glühe, ja. Aber Sie haben das nicht gemessen. Gemessen habe ich nicht. Ich habe gar kein Fieberthermometer zu Hause. Okay. Frau Mais, haben Sie etwas bemerkt, was Ihre Schmerzen oder Ihre Beschwerden lindert oder verstärkt? Ja, also ich habe versucht, so Hustenzeug zu nehmen. Ich habe, wie heißt denn das, ACC habe ich genommen und habe versucht, damit ein bisschen Schleim wegzukriegen, aber das hat nicht so richtig geholfen. Und ja, was, also wenn ich sitze, ist es ein bisschen besser, als wenn ich liege. Und also richtig weh tut es, wenn ich eben gerade aktuell huste. Und es tut auch weh, wenn ich ganz tief einatme. Das macht es schlechter. Okay. Wenn Sie liegen und tief einatmen, haben Sie mehr Schmerzen, ja? Bekommen Sie mehr Ja, Schmerzen. genau. Okay. Frau Mais, haben Sie auch Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden habe ich eigentlich nicht, nein. Haben Sie Atemnot? Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich zurzeit eben nur so ganz flach atmen kann, ne, weil ich das tiefe Atmen tut halt weh und deswegen atme ich nur so komisch flach, ne? Und Okay. das hat, da hat man so das Gefühl, man kriegt eigentlich nicht genug. Und wenn Sie schlafen oder liegen, verstärken Ihre Beschwerden, verstärken Sie Schmerzen. Ja, dann muss ich sofort loshusten, sobald ich mich hinlege, ne? Deswegen habe ich auch die letzten Nächte nicht gut geschlafen. Ja, haben Sie Nachtschweiß oder Stuhlfrost? Oh ja, heute Nacht habe ich und auch die Nacht davor habe ich ordentlich geschwitzt, ja. Das ist auch seit einer Woche oder Nee, nee, das ist erst seit einigen Tagen. Haben Sie ähnliche Beschwerde früher schon mal gehabt? Oder ist es Nee, erst? also ich habe natürlich immer mal Husten gehabt, das hat ja jeder. Aber solchen tüchtigen Husten, auch der so wehtut, das kenne ich nicht, nein. Okay. Frau Mais, haben Sie bemerkt, dass in Ihrer Umgebung jemanden ähnliche Beschwerde hat? Ja, also bei den Kollegen sind auch etliche krank im Augenblick. Das ist schon richtig, da haben Sie recht, ja. Ihre Kollegen sind auch krank. Haben Sie auch ähnliche Beschwerde wie Ihnen, ja, Husten? Ja, die einen haben Schnupfen, die anderen haben Husten. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt länger nicht mit denen geredet, weil ich eben jetzt zu Hause war die letzten Tage. Okay. Hatten Sie eine Reise? Waren Sie im Ausland? Ich war nicht im Ausland, nein, nein, war immer hier. Ja, wie ist Ihr Appetit, Frau Mais? Ach, im Augenblick ist der wirklich nicht besonders gut. Es will mir nicht so richtig schmecken. Ich habe wohl Durst, ich mag viel trinken, aber das Essen, ne, es schmeckt mir nicht besonders, nein. Ich habe auch tatsächlich 2 Kilo abgenommen. 2 Kilo. In welchem Zeitraum? Ah, so. Dann habe ich mich zuletzt gewogen vor 14 Tagen und jetzt, heute Morgen habe ich mich auf die Waage gestellt, habe ich gesehen, dass ich 2 Kilo weniger wiege. Okay, ja. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, eigentlich nicht. Nein, normal. Nö, habe ich nicht. Okay. Okay. Ja. Spüren Sie Ihr Herz schneller als normal schlägt, Frau Mainz? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr Herzklopfen habe. Doch, ja. In Ruhe haben Sie Herzklopfen oder wenn Sie körperlich belasten? Ja, also eigentlich habe ich jetzt, weil ich so das Gefühl habe, ich kriege so wenig Luft und ich kann mich eigentlich gar nicht anstrengen. Ne? Das ist geringste Belastung, da habe ich schon das Gefühl, also das Herz klopft und ich kriege nicht genug Luft. Okay. Frau Mais, jetzt möchte ich unser Gespräch kurz unterbrechen. Ich möchte Ihren Vitalparameter messen. Ich meine Ihren Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz. Und dann können wir wieder unser Gespräch weiterführen. Ah ja, ja, okay, gut. Dann wo muss ich hingehen? Sie sollten auf der Untersuchungsliege liegen. Ich werde Sie an den Monitor anschließen. Okay, gut, dann machen wir das jetzt, ne? Ja. Gut. Okay. Also ich lebe noch. Ich lebe noch, aber es geht mir nicht gut, ja? Okay. Frau Mais, jetzt Sie sind stabil. Ich habe Ihre alle Vitalparameter. Ich möchte über Ihre Vorerkrankungen erfahren. Haben Sie irgendwelche wichtige Erkrankungen oder Vorerkrankungen? Ja, also ich habe so ein bisschen so einen sogenannten Altersdiabetes, ja. Also das habe ich noch nicht so schrecklich lange. Das ist so, vor 8 Jahren hat es angefangen. Aber ich muss nicht spritzen oder so, ich nehme nur Metformin. Okay, Metformin nehmen Sie ein. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ja, ich glaube, was Sie immer wissen wollen, ist, ne, also was man immer angeben muss, ist, ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und dann nehme ich halt Ramipril. Okay, Bluthochdruck. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Nee, sonst. Das langt mir eigentlich völlig. Müssen Sie in den letzten Zeiten im Krankenhaus bleiben? Nee, ich war jetzt länger nicht in der Klinik. Nee. Okay. Seit wann haben Sie diese Bluthochdruck? Oh, vielleicht so seit 10, 12 Jahren. Okay. Sie nehmen regelmäßig Metformin und Ramipril ein. Genau. In welcher Dosierung können Sie mir sagen? Das ist Metformin, ich meine 850, morgens eine und abends eine. 850. Mhm. Zweimal täglich. Und Ramipril, in welche Dosierung nehmen Sie Ramipril ein? Das sind 10 Milligramm, dann nehme ich auch eine morgens, eine abends. Okay, das muss man. Ja, nehmen Sie noch andere Medikamente bei Bedarf oder regelmäßig ein? Ja, bei Bedarf nehme ich meine Kopfschmerztablette, nehme ich Aspirin, aber sonst normalerweise eigentlich nicht. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nee, operiert bin ich tatsächlich noch nie. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien? Muss ich eben gucken. Nee, ich habe keine Allergien. Soviel ich weiß, bin ich auch nichts allergisch. Nein, genau. Ich bin auch nichts allergisch. Ja. Kann alles essen, kann alles vertragen. Eigentlich bin ich robust. Okay. Frau Mais, sind Sie vollständig geimpft? Ich meine gegen alle Erfurt-Impfungen, zum Beispiel Covid-19 oder Pneumokokken. Ja, gegen Covid bin ich natürlich geimpft, ja klar. Und sonst weiß ich nicht, ob da alles auf dem aktuellen Stand ist, aber eigentlich als Kind bin ich regelmäßig alles geimpft worden, ja. Bekommen Sie auch gegen Influenza oder wurden Sie auch? Ja, gegen Grippe habe ich mich auch impfen lassen, genau, ja. Okay. Frau Mais, rauchen Sie? Nein, ich habe tatsächlich noch nie geraucht. Der Gedanke alleine ist mir jetzt auch furchtbar, so wie ich husten muss. Okay, Sie haben nie geraucht? Nee, ich habe noch nie geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ach, hin und wieder mal, was weiß ich, jetzt auf dem Weihnachtsmarkt ein Gläschen Glühwein oder wenn man feiert, ein Glas Wein oder ein Glas Sekt, da sage ich nicht nein, ja. Aber besonders beim Feiern oder nicht regelmäßig? Ja, sonst jeden Tag natürlich nicht. Okay. Ich nehme an, dass Sie keine Drogen nehmen. Habe ich recht? Nochmal bitte, was habe ich? Ich nehme an, dass Sie keine Drogen nehmen. Habe ich recht? Nein, nein, nein, um Gottes Willen, nein. Bloß nicht, nein. Ja. Frau Meiss, treiben Sie Sport? Ja, also wenn es nicht ganz so kalt ist wie jetzt, gehe ich ganz gerne schwimmen. Und ziemlich regelmäßig fahre ich eigentlich mit dem Fahrrad. Aber jetzt nicht sportlich, also nicht Rennrad, sondern nur halt so meine Wege in der Stadt mache ich mit dem Fahrrad. Können wir sagen, zwei, dreimal pro Woche oder? Schon mehr. Schon fünfmal pro Woche mache ich bestimmt irgendwas, ja. Okay, sehr schön. Okay, Frau Meiss, wir kommen gleich zum Ende. Jetzt möchte ich über Ihre Familien erfahren. Haben Ihre Eltern irgendwelche Erkrankungen? Ja, mein Vater hat tatsächlich auch hohen Blutdruck und meine Mutter lebt schon gar nicht mehr. Die hatte Brustkrebs und ist vor 3 Jahren verstorben. Das tut mir sehr leid. Wegen Brustkrebs, ja. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Okay. Haben Sie Kinder, Frau Meiss? Ja, ich habe 2. Die sind natürlich schon groß, ne? Sind die Kinder gesund? Meine Kinder sind Gott sei Dank auch gesund, ja, zum Glück. Okay. Wohnen Sie allein, Frau Meiss, oder? Ich wohne mit meinem Mann zusammen. Okay, Sie sind verheiratet. Was sind Sie vom Beruf, Frau Meiss? Ich bin Angestellte bei der Stadtverwaltung. Stadtverwaltung. Okay. Ja. Jetzt habe ich noch einige Fragen. Sind Sie in den Wechseljahren oder? Ja, es fängt jetzt, glaube ich, so langsam an. Das wird alles ein bisschen unregelmäßig, ja. Unregelmäßig, aber bekommen Sie immer noch Regelblut? Ja, ja. Okay. Wie alt bin ich? 56, aber mach sein. Ja, okay. Wann waren Sie letztes Mal beim Frauenarzt? Ach, ich gehe immer so Anfang des Jahres, gehe ich. Jedes Jahr gehen Sie regelmäßig, ja? Ja, ja, jedes Jahr gehe ich einmal hin, zur Sicherheit, ja. Okay, war alles in Ordnung beim letzten Mal? Ja, da ist immer alles in Ordnung. Okay. Okay, ja. Ich glaube, ich habe alle erforderlichen Fragen von meiner Seite gestellt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, ich bin jetzt eigentlich nur ein bisschen erschöpft, weil ich wirklich so tüchtigen Husten habe und weil es mir wirklich schlecht geht. Das kann schon gut sein, dass ich Fieber habe. Ich fühle mich wirklich ganz glühend und heiß und mir ist kalt und alles. Also ja, ich glaube, ich bin wirklich nicht gut drauf. Was machen Sie denn jetzt mit mir? Ja, Frau Meiss, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen und dann ich werde Blut abnehmen und ein Röntgen werde ich veranlassen. Röntgen ist auch sehr wichtig. Röntgen des Brustkorbs, meine ich. Und dann können wir widersprechen, nach alle Ergebnisse. Ja. Ja, okay, dann warte ich hier so lange, bis es weitergeht, ne? Ja, genau. Okay, sehr gut. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Haben Sie geschwollene Beine? Geschwollene Beine? Gute Frage, nee, habe ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, nein, habe ich nicht, nein. Haben Sie bemerkt, Lymphnoten, geschwollene Noden. Ah, habe ich nicht bemerkt, habe ich aber auch nicht nachgefasst, ja. Das muss dann die Ärztin bei der körperlichen Untersuchung machen. Können wir anfangen, Arzt-Geschichte? Ja, ich hoffe. Nur einige Sekunden. Ich glaube, ein klein bisschen noch notieren. Ne? Sie ist noch bei der Arbeit, ja. Ja. Ich möchte kurz ja, durchlesen. Können Sie Ihre Husten genau beschreiben? Mein Husten? Ja, Husten genau beschreiben. Ja, also, wenn ich, morgen. Ich könnte jetzt Ihnen natürlich was vorhusten. Ja, also es ist ein schmerzhafter, bellender Husten, der also aus der Tiefe kommt. Das sitzt nicht hier im Hals, das sitzt in der Tiefe. Ja, und es tut weh und es kommt Schleim raus. Ja, so ist dieser Husten. Und was weiß ich, wenn ich huste, dann fällt bei mir die ganze Familie aus dem Bett. Es ist also, ne, es ist laut und ich kann gar nicht wieder aufhören. Können Sie flach liegen? Nein. Deswegen schlafe ich ja auch so schlecht. Haben Sie im Auswurf Blut bemerkt? Nee, Blut nicht, das war nur so komisch gelb-grün. Ja, Blut habe ich nicht. Ja, bin ich bereit. Jetzt geht's los. Okay. Guten Abend. Ich möchte Ihnen unsere neue Patientin vorstellen. Frau Gerda Mais ist 56 Jahre alt. Die Patientin ist 72 Kilogramm schwer und 1,68 Meter groß. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit einer Woche bestehende produktive Husten vor oder Tussis vor. Die Patientin erwähnte, dass sie seit zwei Tagen brennend und stechende Schmerzen im Thorax leide. Außerdem klagte die Patientin über Dyspnoe, Palpitation und Fieber. Die Patientin erwähnte, dass sie sich fiebrig fühle, aber sie habe das Fieber nicht gemessen. Die Beschwerden würden beim Liegen und Tiefatmen verstärken. Und die Patientin habe dagegen ACC eingenommen. Das Medikament habe wenig geholfen. Außerdem gab die Patientin an, dass ihre Kollegen auch ähnliche Beschwerden haben. Die restliche vegetative Anamnese sei bis auf nächtliche Hyperhidrose, hustenbedingte Schlafstörung, unauffällig. Darüber hinaus habe die Patientin in zwei Wochen 2 Kilo abgenommen. Ja. An Vorerkrankungen nannte die Patientin eine seit 6 Jahren bestehende Diabetes mellitus Typ 2 und seit 10 bis 12 Jahren bestehende arterielle Hypertonie. Die Patientin nehme zweimal täglich 850 Milligramm Metformin und zweimal täglich 10 Milligramm Ramipril ein. Außerdem nehme sie bei Bedarf Aspirin ein. Bei der Patientin sei keine Operation bekannt. Sie sei vollständig geimpft gegen auch Covid und Influenza. Sie habe keine Allergien. Nikotin und Drogenkonsum wurde verneint. Die Patienten konsumieren selten Alkohol. Er fahre regelmäßig Fahrrad und er gehe manchmal schwimmen. Sie. Ach, sie, ja. Sie. Heute darf ich mal eine Frau sein, ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Die Familienanamnese ergab eine arterielle Hypertonie beim Vater und ein letal verlaufendes Mammakarzinom bei der Mutter. Die habe zwei gesunde Kinder. Sie sei eine Angestellte Standverwaltung. Sie wohne mit ihrem Mann zusammen. Ja. Ja. Sehr gut. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pneumonie hin. Als Differentialdiagnosen kommen eine Bronchitis, eine Bronchialkarzinom. Dann Lungenembolie war nicht passend. Ja, in Frage. Ich werde. Und was machen Sie jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ja, ich werde zuerst die Patientin körperlich untersuchen. Worauf achten Sie da besonders bei der körperlichen Untersuchung? Ja, ich werde Lungen abhören, auskultieren. Ja, das ist natürlich klar. Ja, ich werde kontrollieren, ob die Patientin Rasselgeräusche hat. Bei einer Pneumonie erwarte ich Rasselgeräusche, feuchte Rasselgeräusche besonders. Ich werde auch bei der Palpation werde ich auch kontrollieren, ob eine dumpfe Klopfschall oder ja, dumpfe Ja. Ich werde auch kontrollieren, ob die Patientin irgendwelche Cyanose hat, Blauverfärbung hat. Genau. Ja. Genau, sehr gut. Die Vitalparameter kontrolliert und ich werde auch ein EKG schreiben, weil die Patientin Brustschmerzen, Thorakalgie hat. Myokardinfarkt auszuschließen, werde ich natürlich ein EKG schreiben. Ja. Und dann werde ich Blut abnehmen. Ja, was untersuchen Sie denn im Blut? Ich werde Blutbild, Entzündungsparameter, CRP, BSG bestimmen lassen. Schuputtung Untersuchung ist auch wichtig. Genau, ja. Mikroskopie und Sputumkultur werde ich veranlassen. Sehr gut. Ja. ich werde auch eine Röntgen des Brustkorbs. Ja, das ist klar, elementar, ne? Ja. Okay, gut. Und wenn sich Ihre Verdachtsdiagnose bestätigt, was ist denn dann das weitere Vorgehen? Ja, die Patientin ist 56 Jahre alt. Ich werde natürlich alle Vitalparameter und Blutbild kontrollieren. Aber ich glaube, ich kann die Patientin ambulant behandeln. Mit einem Antibiotikum. Oder ja, vielleicht, wenn es nötig wäre, können wir auch die Patientin stationär aufnehmen. Ja, die Patientin Palpitation auch hat. Ich habe das jetzt bemerkt. Was ist der Vorteil, wenn wir sie stationär haben? Was können wir dann machen? Wir können intravenös Antibiotika verabreichen. Genau. Ja, Infusion. Und wir können natürlich auch bei Bedarf Sauerstoff geben. Ja, bei Bedarf natürlich. Ja. Gut. Ja, dann bin ich gespannt, was Sie mir über Frau Mais berichten. Halten Sie mich auf dem Laufenden, insbesondere was beim Röntgenbild rauskommt und natürlich auch, wie die Laborwerte sich entwickeln. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ja. Also ich würde mal sagen, das war eine sehr schöne Anamnese und eine sehr schöne Präsentation. Ja. Ja. Sie können Ihrer Prüfung, glaube ich, wirklich sehr gelassen entgegensehen. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie jemanden mit einer Pneumonie kriegen. Aber ich glaube, auch wenn da was anderes kommt, ist auch kein Problem. Mhm. Das war, also insbesondere muss ich sagen, die Präsentation jetzt war sehr, sehr flüssig, war also ne, alles schön aufgeführt nacheinander, da war Struktur drin und Sie haben das sehr, sehr schön alles gemacht. Wunderbar. Und auch die Diagnostik und Therapie super erklärt. Da bleibt nichts über, würde ich sagen. Vielen. Was meinen die anderen? Ich würde bei diesen Patienten andere Krankheiten an Bronchialkarzinom zuerst denken, weil bisymptomatik die Patienten FIBA, Inappetenz, Gewichtabnahme, chronische Erschöpfung, Erschöpfung. Alles gibt, aber noch Zivar, nicht Raucher. Ist keine Garantie, ne? Ja, aber es ist natürlich ein hochakutes Geschehen, was eher für die Pneumonie spricht, ne? Dass sie jetzt ja erst seit 2-3 Tagen diese Symptome hat. Ne? Da, ja, also im Fall ist es tatsächlich die Pneumonie. Ja, deswegen habe ich das jetzt gar nicht hinterfragt. Ja, aber das Bronchialkarzinom hat Frau Eidin ja durchaus mit erwähnt. Die Differentialdiagnose ist auch wichtig. Bitte? Als Differentialdiagnose habe ich Bronchialkarzinom gesagt. Können wir natürlich. Ja, das meine ich. Als Differentialdiagnose haben Sie es mit erwähnt. Und insofern denke ich mal, ist sie auf einer guten Seite. Ne? Ja. Ja, von mir aus